Italienische Anwälte, Kaufmänner, Ärzte und Bankiers trugen sich als Mitglieder ein. Man schmiedete große Pläne. Eine Kriegskasse von 50.000 Dollar wurde angekündigt. 10.000 Dollar wurden gleich vor Ort zugesagt. Die White Hand wollte nicht weniger als 1.000 Detectives dafür anwerben, ausbilden und bezahlen, Verbrecher in Chicago zu jagen. Innerhalb weniger Tage gingen 500 Bewerbungen für diese Stellen ein, die unter der Bezeichnung Geheimagent geführt wurden. Als Starthilfe für die frisch gebackenen Detectives stellte der Vorstand eine Liste von 11 bekannten Anführern der Black Hands zusammen. Bis diese Männer angeklagt werden konnten, sollten ihre Wohnungen rund um die Uhr überwacht werden. Zusätzlich zu dem ohnehin konfusen Sammelsurium an Agenten, die der Black Hand nachstellen sollten, verpflichtete man noch 20 Deputies. Auch die waren nicht gerade die typischen Kämpfer für Recht und Ordnung. Unter ihnen waren ein Straßenhändler, ein Büroangestellter und ein Hilfsarbeiter, aber dafür hoch motiviert. Der Chef des Chicago Police Department stellte sich voll und ganz hinter die Bemühungen. Ja, er erklärte sogar, die White Hand könne die Erpresser besser aufspüren als seine eigenen Leute. Die Zeitungen der Stadt brachten begeisterte Leitartikel, die man im ganzen Land nachdruckte. Die Italiener, so schrieb ein Autor, mussten sich nun endlich nicht mehr vorkommen wie ein Haufen Verbrecher, Feiglinge und Rechtsvereitler, die unter anständigen Leuten nichts zu suchen haben. Fast sofort entstanden Nachahmerorganisationen in Städten, Ortschaften und Dörfern überall im Land. Am 22. Januar 1908 gründeten Italiener in Newcastle, Pennsylvania, den katholischen Schutzbund. Auch in Carbondale und Reading, Pennsylvania, in Clarksville, West Virginia, in Brockton, Massachusetts, in New Orleans und Baltimore und vielen anderen Orten wurden ähnliche Gruppierungen angeregt oder gebildet. Die White Hand von Pittsburgh hatte sich gerade erst gegründet, da blies man auch schon zum Angriff. Black Hand traf in einem Bahndepot auf White Hand, inmitten stählerner Gleise, vorbeiratternder Frachtwaggons und qualmender Loks. Es kam zur Schießerei. Auf beiden Seiten ging man hinter Waggons in Deckung, lugte nur zum Schießen kurz hervor. Das Gefecht spielte sich auf einem 3 Blocks großen Areal ab. Hunderte Schüsse wurden abgegeben. Einer von der White Hand brach getroffen zusammen, 2 andere setzten dem Schützen nach, rutschten über den Kies am Gleisbett. Schließlich holten sie den Gangster, einen gewissen Philip Rea, ein und erschossen ihn.